Kapitel 6. Caroline wachte auf. Als sie sich bewegte, spürte sie, wie wund sie war. Sie lächelte. Der Junge hatte sie die ganze Nacht beschäftigt. Sie sah sich um. Er war wieder weg. In den letzten 2 Tagen war er nur einmal neben ihr gelegen, als sie aufwachte, und da hatte er sie beim Schlafen bewachtet. Sie stand auf und nahm ihren Slip, der zum Glück frische gewaschen war. Sie ging ins Nebenzimmer und schaute sich um. Wie die letzten Tage schon saß er am PC und tippte wie wild auf seiner Tastatur rum. Er hatte nicht mal was an. War er etwa die ganze Nacht am PC gesessen? Sie stellte sich hinter ihn, legte ihre Arme um ihn und küsste ihn in den Nacken. Er drehte sich grunzend um. Er sah sie an und wurde gewohnt rosa im Gesicht. Immerhin ein Fortschritt zu vorher, in der er sie kaum anschauen konnte. Sie war bis auf ihren Slip nackt. Ich will duschen. Kommst du mit? Er schaute auf die Uhr. Ja, komm ich. Sie gingen in den Keller, um das große Badezimmer zu nutzen, das er für gewöhnlich nur nutzte, wenn er in der Sauna war. Nach dem Duschen, bei dem sie ein wenig mehr Spaß hatten als beim Duschen üblich, gingen sie noch immer feucht und nackt zurück nach oben. Sie zogen sich an, um zu frühstücken. Du wolltest heute Abend wieder fahren, oder? Sie nahm sich ein Brötchen. Geht leider nicht anders. Ich habe morgen einen Termin. Er brummte nur. Sie legte das Brötchen vor sich hin. Ein sanfter Kuss auf die Wange und sie sagte: Du wirst mich wiedersehen, keine Sorge. Von deiner Jugend und deinem Standvermögen werde ich nicht so schnell genug haben. Er nickte und schien sich zu freuen. Es gefiel ihm, aber offensichtlich trotzdem nicht. Mein Ex wird ausflippen, wen er erfährt, er du bist. Beklommen sah er sie an. Keine Angst, nicht wie du denkst. Er ist ein großer Fan deines... Er sah sie misstrauisch an. Kann es sein, dass du wusstest, wer ich bin? Sie zögerte. Seine Befürchtung hatte sich offenbar bestätigt. Sie hatte es natürlich nicht gewusst, aber sie hatte es vermutet, was dadurch natürlich auch ein Wissen nahe kam. Deswegen beschloss sie zu schweigen. Er ließ sich nach hinten gegen die Lehne fallen, den Kopf im Nacken, sein Gesicht in den Händen verborgen. Seine Reaktion wunderte sie. Wo genau ist dein Problem? Er brauchte, bis er reagierte. Nach einer Weile nahm sie ihr Brötchen und machte sich daran, Butter und Marmelade darauf zu schmieren. Ich habe keinen besonderen Ruf, und die meisten, die mich kennen, verurteilen mich für das, was ich mache oder stehe. Sie sah ihn erschrocken an. Ist schon gut, ich habe mich längst daran gewöhnt. Carsten ist nicht so. Er mag dein Buch wirklich und hat es, ich weiß gar nicht, wie oft gelesen. Welches Buch denn? Ich weiß leider den Titel nicht mehr. Es ging irgendwie um einen Jungen, der auf Männer und Frauen steht. Und das ihn in einer Zeit, in der Mann dafür getötet werden kann. Er nickte und stand auf. Wo willst du hin? Er verschwand, ohne es zu sagen. Er kam kurz später zurück. Er nahm vom Schreibtisch einen Stift und schrieb etwas in ein Buch. Als er sich setzte, reichte er ihr es. Sie schaute auf den Einband. Ist das eine Erstausgabe? Er nickte und nahm sich eine Brezel. Die kannst du mir nicht geben, die kostet doch sicher eine Menge. Er sah sie an. Also, erstens mal, glaubst du nach Sonntag wirklich, dass mir Geld was bedeutet? Zweitens, dein Ernst, das immerhin kein wertvolles Buch. Erstausgabe ja, aber von meinen Büchern wird nie eins viel wert sein. Trotzdem, willst du mir das einfach so geben? Er stand auf und reichte ihr die Hand. Sie folgte ihm in ein Zimmer gegenüber des Zimmers, in dem sie waren. Hier standen überall Kartons. Kaum einer war geöffnet. Das mussten mindestens 20 Kisten sein. Das Buch hat sich nur schlecht verkauft. Und ich habe außerdem Erstausgaben aller meiner Bücher mindestens 10, wen nicht mehr pro Buch. Ich habe sie, falls ich mich wie jetzt dir mal eines geben will. Zurück im Arbeitszimmer frühstücken sie zu Ende. Der Tag war wieder schön und heiß, und nachdem Caroline ein wenig in dem Buch geblättert hatte, während Rainer schrieb, wurde ihr langweilig. Sie stand auf und schaute ihm über die Schulter. Er hielt inne. Entschuldige, habe ich dich vernachlässigt? Freunde sagen mir immer, dass ich, wenn ich schreibe, nicht ansprechbar bin. Sie schüttelte den Kopf. Nein, gar nicht. Deine Arbeit ist ja auch wichtig. Sie küsste seinen Nacken. Was hältst du davon, wenn ich schreibe? Was hältst du davon? Ich schreibe das Kapitel zu Ende und wir gehen und legen uns in die Sonne. Klingt gut. Sie ging aufs WC und er schrieb weiter. Da er fast fertig war, brauchte er nur noch ein paar wenige Sätze. Als sie vom WC zurückkam, war er weg. Sie sah sich um. Sie schaute ins Schlafzimmer. Da war er aber nicht. Als sie zu der Türe, die auf den großen Balkon führte, sah, merkte sie, dass er telefonierte. Sie ging zur Tür. »Na ja, er hat versucht, mich zu schlagen. Kameras sind da wohl kaum. Allerdings sollte es nicht schwer werden. Der Typ hat Dreck am Stecken, da bin ich sicher.« »Ja, ja, mach das. Alles klar, dann überlasse ich dir den Rest.« Er legte auf und sah sie im Türrahmen stehen. »Was ist denn los?« »Ach, nichts. Du erinnerst dich an den Kerl, der dich so angemacht hat im Diner?« Sie nickte. »Naja, auf der Toilette hat er versucht, mich zu schlagen. Hat aber stattdessen eine von mir einstecken müssen. Er verklagt mich jetzt wegen Körperverletzung und noch weiteren angeblichen Sachen.« Sie sah ihn geschockt an. »Soll ich Carsten mal bitten, dir zu helfen?« Er schüttelte lächelnd und stark den Kopf. »Nein, bloß nicht. Ich bin zwar nicht so reich, aber ich habe trotzdem viel Einfluss.« Sie nickte. »Wie du meinst, aber falls es nötig wird, sag was. Carsten und ich könnten dir sicher helfen. Nicht zuletzt, weil es ja auch meine Schuld ist.« Zögernd nickte er. »Danke, aber das wird nicht nötig werden.« Sie lagen nebeneinander auf der Decke. Gerade waren sie übereinander hergefallen, was in einem mehrfachen Orgasmus endete. »Erzähl mir, wie er so ist.« Sie atmete schwer. »Wer den?« »Na, dein Ex. Du redest öfter über ihn. Ihr scheint euch ja trotzdem Ende eurer Ehe sehr gut zu verstehen.« Er stützte sich auf einen Ellbogen und sah sie an. »Da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir waren unser halbes Leben verheiratet. Er hat ein Baby in die Ehe gebracht und ich ein kleines Unternehmen.« Sie überlegte. Er hat es aufgebaut und ich seine Tochter. Sie wies, glaube ich, bis heute nicht, dass ich nicht ihre richtige Mutter bin. Jedenfalls waren wir, wie gesagt, lange zusammen. Warum wir uns trennten haben, ist egal. Er hatte bereits ein erfolgreiches Imperium, als wir verheiratet wurden. Rainer stutzte bei der Aussage. Verheiratet wurden? Sie zuckte zusammen. Ups, jetzt ist es mir doch rausgerutscht. Wir wurden damals verheiratet, damit das Unternehmen meiner Familie wachsen kann. Wir verstehen uns aber immer noch super und haben auch gelegentlich mal Sex. Ansonsten lebt jeder sein Leben. Sie sah ihn aus den Augenwinkeln an, aber er hörte ihr aufmerksam zu, ohne sie zu verurteilen. Zumindest schien es so. Er sorgt dafür, mit dem Geld, das er verdient, dass ich machen kann, was ich will. Ich brauche nicht zu arbeiten, obwohl ich es hin und wieder mache. Er steht wie du auf Männer und Frauen und hat eher wenig Erfahrung mit Männern, zumindest soweit ich weiß. Sie drehte sich auf die Seite, um ihn besser sehen zu können, und sah ihm tief in die Augen. Dein Buch hat ihm klargemacht, dass er nicht seine Neugier mit Männern zu schlafen verbergen muss und gar sich das Verlangen danach versagen. Rainer grinste. Bring ihn mal mit, ich zeig ihm was. Sie grinste ebenfalls. Vielleicht mache ich das wirklich mal. Der Tag verging recht schnell. Sie gestand ihm, dass sie das nächste Mal gerne eine Freundin mitbringen würde und dass er, ob er was dagegen habe. Er grinste wie ein kleines Kind, das einen Lutscher bekam. Sie lagen im Wasser. Gerade hatten sie Spaß auf der Bank, der Decke und im Wasser. Ich wünschte, du müsstest nicht fahren. Sie küsste ihn. Ich auch. Mittlerweile dämmerte es. Sie standen an ihrem Auto. Ich glaube, ich könnte dich dazu bringen, dass du bleibst. Er umarmte sie, küsste sie leidenschaftlich und legte seine Hand auf ihren Hintern. Es überraschte sie, dass er nach dem 6 Mal, die sie heute hatten, immer noch so fit war. Seine Jugend machte ihn scharf wie den Teufel. Sie atmeten schwer, als sie sich voneinander lösten. Er spürte, wie hart sein Glied trotz der vielen Beschäftigungen des Tages wurde. Auch wen er ein leichtes Ziehen im Hoden spürt. Ja, könntest du sicher. Aber ich muss wirklich gehen. Er nickte. Sie stieg ein und eröffnete ihr das Tor. Als sie fuhr, sah er ihr noch länger hinterher, bis ihm klar wurde, dass es keinen Sinn hatte, weiter auf der Straße zu stehen. Er schloss das Tor und ging zurück ins Haus. Er spielte mit dem Gedanken, Johann anzurufen. Oder Mike. Nein, Mike lieber nicht. Wen ich anrufe, wird er mich nur ewig zulabern und ausfragen. Außerdem konnte Mike nichts für sich behalten, dachte er bei sich. Er setzte sich auf das Sofa, dachte daran, wie viel saß sie die letzten Tage darauf hatten. Er fühlte sich einsam. Es war etwa eine Stunde her, in das Caroline wohl bereits zu Hause war. Er war bereits an seinem Schreibtisch und hatte beschlossen, das Buch zu Ende zu schreiben. Ihm war endlich ein guter Schluss eingefallen. Er korrigierte hier und da ein paar Patz, er, und formulierte ein paar Sachen anders. Dann, als er beschloss, es sei gut so, schickte er es an den Verlag, schloss das Programm und stand auf. Ihm war gar nicht aufgefallen, dass Musik lief. Er sah sich um. Die kam aber nicht aus seiner Anlage. Er schaute aus dem Fenster. Es war bereits dunkel und er erkannte nicht, wer es war. Er ging ins Schlafzimmer und raus auf den Balkon. »Wer ist da?« eine Frauenstimme meinte. »Wurde auch Zeit, dass du mich bemerkst. Ich stehe hier eine halbe Stunde. Mach auf, ich habe Lust auf einen Nenf.« Er lächelte. »Warte, Sophie, ich komme.« Na, »hoffentlich nur, um die Tür aufzumachen.« Er wunderte sich noch über die Anspielung, als er die Treppe hinunterging. Er öffnete das Tor mit dem Schalter und sie fuhren neben seiner Garage, wo ihr Stammparkplatz war. Er wollte sie begrüßen und sie stürzte sich in seine Arme, kaum dass sie ausgestiegen war. Was zur Hölle war hier los? Sie war normalerweise sehr zurückhaltend. Er spürte, wie ihm heiß wurde. Er sah sie verständnislos an. Sie lachte und küsste ihn auf die Wange. Sie brannte heiß danach. Komm, ich habe einen super Film, den ich mit dir anschauen will. Sie nahm ihn an der Hand und zog ihn regelrecht zurück ins Haus. Das Tor hatte er geschlossen, aber die Türe hatte Sophie wohl in ihrer Eile vergessen. Oben an der Treppe ließ sie ihn kurz los. Warte mal, ich muss die Haustür schließen. Außerdem wollte ich mir was zu essen bestellen. Hast du auch Hunger? Sie nickte eifrig und verschwand grinsend im Arbeitszimmer. Als er die Türe schloss, kratzte er sich am Kopf und ging kopfschüttelnd wieder nach unten, um die Haustür zu schließen und das Haustelefon aus der Ladestation zu nehmen. Als er einen Prospekt vom Kühlschrank holte, um mit Sophie zu besprechen, was sie bestellen wollten, kam sie ihm auf der Treppe nach oben entgegen. Ihr Blick war ernst. Sie starrte ihn an und ging an ihm vorbei, öffnete die Haustür und ging hinaus. »Was ist denn jetzt los?«, dachte er verwirrt. Sie hatte auf den Schalter für das Tor beim Rausgehen gedrückt. Er stand an der Tür und rief ihr noch hinterher, aber sie war bereits dabei, aus der Einfahrt zu fahren. Sie verschwand ohne ein weiteres Wort. Er wunderte sich nur mäßig darüber. Sie war schon öfter so gewesen. Einmal, als sie noch Kinder waren und er eine Schulfreundin zu Besuch hatte, war sie sogar auf ihn losgegangen, hatte ihn geschlagen, beschimpft und war dann weinend weggerannt. Da fiel ihm was ein. Er schloss das Tor und die Tür ging nach oben ins Schlafzimmer. Er hatte recht, Carolines Slip lag noch auf dem Bett. Shit. Er überlegte, was er machen sollte. Aber nach kurzem Überlegen war es ihm egal. Ja, er mochte sie. Genauer gesagt war er fast sein ganzes Leben in sie verliebt. Aber sie hatte ihm immer abgewiesen. Sollte er ihrer Meinung nach ewig auf sie und ihre Liebe warten? Er zuckte mit den Schultern, sah auf die Uhr und beschloss, dann doch gleich schlafen zu gehen. Hunger war ihm vergangen. Als er im Bett lag, dachte er darüber nach, ob er wirklich Tränen in ihren Augen gesehen hatte. Aber der Tag und vor allem die ganze sexuelle Aktivität mit Caroline hatten ihn erschöpft und er schlief schnell ein.